Einheit 12. A. Übung 2. Enderle Wärmeservice, Berta Morales am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Waren wir schon einmal bei Ihnen? Können Sie bitte noch einmal Ihren Namen sagen? Können Sie mir sagen, welchen Heizungstyp Sie haben und wie die Gerätenummer ist? Danke für die Information. Wie ist Ihre genaue Adresse?